en dehors de lui. Et l'Éternel doit être ta satisfaction, en fait. Et c'est pour cela que tu dois vouloir désirer tout ce qui est seulement de lui. Again and again, they will always provoke him. Satisfaction. See how... Again and again, they will always provoke him. Sie haben ständig den Herrn provoziert und immer kontinuierlich. Sie haben ihn kontinuierlich provoziert und das könnt ihr hier an Psalm 78 lesen. Donc, Psalm 78 nous fait voir aussi qu'ils ont toujours continué à provoquer l'Éternel. Amen. They were provoking him by not remembering. They remember not how he freed them from Egypt. You know, if he can be provoked with that, how much more is the death of his son? That we cannot even remember it. How he loved us and came here to die and paid the price for us. Und sie haben den Herrn provoziert, indem sie sich nicht daran erinnert haben, wie der Herr diese Menschen befreit hat vor dem Volk Ägypten. Und wie viel mehr, wenn der Herr sich darüber erzürnen kann, wie viel mehr wird er erzürnt sein und enttäuscht sein von uns, dass wir uns an den Tod von Jesus Christus nicht erinnern und uns ständig über die Dinge dieser Welt beschweren. Et on va voir vraiment que l'Éternel était provoqué parce que les enfants d'Israël n'étaient pas, comment dirais-je, ils n'en sont pas rappelés de ce que lui il a fait. Et combien de plus, à plus forte raison, il sera provoqué aujourd'hui envers nous qu'on est en train d'ignorer la mort de son fils ou bien le sang que son fils a coulé pour nous, comment il a souffert. Ça, c'est encore plus grave. So now we want to start the message, please. They remember not, just like today we remember not. Until we forget Christ, we will not complain. Und das Volk Israel hat sich nicht daran erinnert, genauso wie wir uns oftmals nicht an das vollkommene Werk von Jesus Christus erinnern. Und solange wir uns an Jesus Christus erinnern, werden wir überhaupt gar nicht uns beschweren und uns lamentieren. Les enfants d'Israël ne se sont pas rappelés à ce que l'Éternel a fait pour eux, tout comme nous aujourd'hui, quelquefois, on oublie à l'œuvre accomplie de l'Éternel que Jésus-Christ s'est fait crucifier pour nous à la croix. Et oui. Verse 14 and 41, let's read it. How oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. They stopped him from working for them. Und the murmur is stopping from doing his job. Und sie haben den Herrn daran gehindert, dass er für sie arbeitet. Und dein Beschweren und dein Lamentieren hindert den Heiligen Geist, dass er für dich arbeitet. Ici, leur, quand ils ont commencé à murmurer ou bien à se lamenter, c'est comme ça qu'ils ont, oui, ils ont stoppé l'Éternel à travailler pour nous, pour eux. C'est tout comme nous aujourd'hui, quelquefois qu'on est en train de murmurer ou bien à se lamenter, on est en train de stopper le Saint-Esprit à travailler pour nous. Like the book of James also said, James 1, verse 1 to 8, a double-minded man. And receive nothing from him. Today you are believing, tomorrow complain. Who are you? Your body sometimes is even confused of you. You yourself are confused of you. If you can confuse the Lord, he will be confused of you. Who are you? Yesterday you believed me, you were almost jumping, your head hitting the ceiling. Today everything is like, what is wrong? Because I know, might know who I am. I am the same yesterday, today, and forever. And that should be your joy. That should be your peace. That should be everything for you. But why are you up and down? Und das lesen wir auch in Jakobus 1, dass ein geteiltes Herz nichts von dem Herrn erwarten kann. Und oftmals sind sie ja so. Oftmals bist du heute total on fire für den Herrn und morgen beschwerst du dich wegen irgendeiner Sache, die auf der Arbeit passiert ist. Dann erinnerst du dich wieder an Christus und bist dir wieder deiner Identität bewusst. Und dann passiert wieder irgendwas auf der Straße und du bist wieder provoziert. Und wer bist du eigentlich, dass du jedes Mal heute so bist und morgen so und dass du dich so lauwarm benimmst? Weil wenn du verwirrt bist, ist der Herr auch verwirrt. Du weißt nicht, was abgeht. Der Herr weiß nicht, was bei dir abgeht. Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du jedes Mal sozusagen immer diesen Umschwung hast? Weil der Herr weiß, wer er ist. Der Herr ist nicht verwirrt. Er sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das sollte für dich auch gelten. Du solltest immer dieselbe sein in Christus. Quelquefois, on a un cœur vraiment partagé. Aujourd'hui, tu es heureux, tu remercies l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Et demain, tu as des doutes et tu es vraiment triste. Donc, tu n'es pas constant avec ta joie. Donc, aujourd'hui, tu es tiède. Tu es chaque fois, tu es chaud ou froid. Donc, tu es toujours tiède. C'est vraiment bizarre parce que l'Éternel, si tu connais ton identité, l'Éternel sait qui il est. Et tu dois toujours conscient de ton identité pour continuer à vivre au royaume des cieux. Mais comme ça, c'est un peu difficile. Qui es-tu quand tu fais des histoires comme Praise ça? The Lord. Amen. You know, if somebody asks you, how are you? How is your account? Amen. Amen. And your reply is, I am blessed. Which of the blessing? Wenn dich jemand take all the truth. Wenn jemand zu dir kommen würde und dich fragen würde, wie geht's dir? Wie sieht's bei dir in deinem Beruf aus? Wie läuft dein Studium? Wie sehen deine Finanzen aus? Wie läuft's bei dir in der Ehe? Wenn dich irgendjemand fragt und du antwortest, ja, ist blessed. Welches blessed meinst du eigentlich? Das wahre blessed oder das fake blessed? Si quelqu'un te demande comment va tes études, comment va ton travail, comment marche ta vie, tu dis « Ah oui, je suis béni ». Mais quelle sorte d'être béni tu parles? Tu parles du vrai béni, oui, l'Éternel m'a béni, ou bien tu parles d'un faux béni avec, oui, comme genre tu es en train de te lamenter. Oh, it's your head, your body. I'm blessed. Are you blessed or you are cursed? Amen. Oder wenn man dich fragt, wie geht es deiner Gesundheit, wie geht es deinem Körper, und du sagst, ja, es geht mir blessed. Blessed or you are in the cause? Sprichst du dann von seinem blessed oder ist dein blessed in Wirklichkeit eigentlich ein Fluch? Et si ou bien si quelqu'un te demande, oui, comment vas-tu, comment va ta santé, tu dis, ah oui, je suis béni. Mais est-ce que tu es vraiment béni selon l'Éternel, ou bien et ta signification, ou bien ton sens d'être béni, c'est une malédiction. Et c'est pour cela, faut pas être un menteur. Amen. Don't be a liar. If you are really blessed, you are blessed. Amen. Let it be, I'm blessed because of the Christ in me. Mm-hmm. Always have your, it's not your heart is saying, there's nothing in my account. And your mouth is saying, I'm blessed. Sei kein Lügner. Wenn du sagst, du bist blessed, dann sag es wahrhaftig mit dieser Einstellung, dass du auch tatsächlich gesegnet bist durch Jesus Christus. Und sag nicht dieses blessed einfach so aus deinem Mund, aber in deinem Herzen und deinen Gedanken denkst du dir, ich habe Mangel und mir fehlt es gerade an etwas und mir geht es schlecht. Und man kann es dir ansehen, dass dein Blessed eigentlich was Negatives bedeutet in diesem Zusammenhang, weil dein Gesicht es einfach komplett zeigt, weil deine Tonlage es zeigt, weil du einfach durch deine ganze Einstellung zeigst, dass dein Blessed eigentlich in Wahrheit das komplette Gegenteil bedeutet. Donc, tu dois vouloir que, quand tu dis que tu es béni, tu dois dire avec toute conviction que oui, je suis béni parce que l'Éternel vit en moi, peu importe ce que la chair me dit. Et donc, on ne doit pas vouloir qu'on puisse dire comme tu dis dans ta bouche que tu es béni, mais dans ton cœur, tu es triste parce que tu ne vois pas, tu ne vois rien dans ton compte ou bien quelque chose comme ça. Praise the Lord. Béni means blessed. Okay, I thought you said béni, béni. No, no. So, I did not say anything. Praise the Lord. Amen. Amen. Our heart is saying something. Yes. Our mouth is saying blessing. Your heart is full of complaint, but your mouth is saying blessing. Remember Matthew 15, verse 8. They worship me with their lips, but their heart is far from me. Their heart is occupied with I'm in debt, I'm suffering, I'm in pain, and their mouth. Dein Mund sagt, ich bin blessed, aber dein Herz sagt, ich habe Schulden. Dein Mund sagt, ich bin blessed, aber du denkst dir, ich habe Probleme. Du sagst, ich bin blessed, aber gleichzeitig ist dein Herz voll von Sorgen. Erinnert euch an den Vers, wo Jesus sagt, dass sie ehren mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Und wir sollten zulassen, dass das nicht auf uns zutrifft und dass unser Herz im Einklang ist mit dem, was wir aussprechen. Rappelez-vous que l'Éternel nous dit aussi qu'il y a des gens qui sont en train de l'honorer avec leur parole, leur bouche, mais leur cœur sont vraiment loin de moi. Et c'est pour cela qu'on doit éviter à être comme de ces personnes-là, de dire que oui, je suis bénie, mais dans leur cœur, ils sont tristes parce qu'ils se disent, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais ils sont en train de dire quelque chose d'autre dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils sont en train de... Oui, ils n'y croient pas. À ce qu'ils sont en train de dire, on doit vraiment éviter à être comme de ces personnes-là. We are so used to the flesh. We are so used to the flesh. And that until we see, we never believe we are blessed. Mm-hmm. Our blessing now means the other side. Mm-hmm. That you say that you are blessed does not mean you are blessed. Mm-hmm. It with the heart man believe, with your mouth you confess. Mm-hmm. You confess what you have in your spirit. With your what you have in your heart, the Christ you have in your heart is what you have to confess. We have something else in our heart. We are confessing it with your mouth. Mm. You worship Him, you praise Him, mm. but your heart is in pain. Mm. That's not Christ. That is not the kingdom of heaven. Mm. Wir sind so gewohnt an dieses Fleisch, dass wir jetzt sozusagen andersrum agieren, als wir eigentlich sollten, weil mit dem Herzen glaubst du und mit dem Mund bekennst du. Und wir sprechen blessed aus, aber unser Herz weiß ganz genau, dass wir nicht blessed sind. Wir machen genau das Gegenteil. Unser Herz ist voll von Sorgen, voll von Beklagen, voll von Problemen, aber sprechen blessed aus unserem Mund heraus, obwohl es eigentlich andersrum sein sollte. Denn das, was wir aussprechen oder das, was wir glauben in unserem Herzen, ist das Geistliche, und wir sprechen das Geistliche eigentlich aus mit der Autorität von Jesus Christus, aber wir agieren andersrum mittlerweile. Wir sagen, wir sind blessed, aber unser Herz ist voll von Beschwerden, voll von Lamentieren, voll von Problemen, voll von Angst, voll von Zweifeln, so vielen Dingen, die überhaupt gar nicht Christus sind. Full with bills. Und voll von Rechnungen. Et donc, quelquefois, on est toujours en train de se lamenter, on est en train de dire des histoires qui ne sont pas dans notre cœur, parce que la parole nous dit que c'est avec ton cœur que tu crois et c'est avec ta bouche que tu confesses. Et pour qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Tu crois que l'Éternel est déjà ta satisfaction, qu'il a déjà tout accompli. Mais nous, quelquefois, on est en train on ne croit pas en ça dans notre cœur, mais on est en train de confesser quelque chose qu'on ne croit pas. Donc, ça, c'est vraiment une bénédiction qui est falsifiée, qui n'est pas la vérité. Und dieses Bless, das du aussprichst, ist dann ein fake blessing. Das ist ein verfälschtes Blessing, von dem du da sprichst. Amen. Amen. No amount of your saying it can change anything outside. Und egal wie oft du es erwähnst, your heart is different. Egal wie oft du es erwähnst und egal wie oft du sagst, ich bin blessed, nichts und niemand kann diese Tatsache ändern, dass dein Herz, die Tatsache, dass dein Herz einfach voll ist von diesen Sorgen, wird das nicht ändern, wie oft du einfach, ja, die Häufigkeit, wie oft du blessed sagst, ändert nichts an der Tatsache, dass dein Herz trotzdem voll ist von Sorgen. Le fait que tu es en train de répéter plusieurs fois que tu es béni, ça va pas changer le fait que tu ne le crois pas dans ton cœur. Are you getting it? You know, in Elisha, he did not say those that be with us are more than, he did not just say it with mouth. He believed it. That is why when he prayed that his servant's eye be open to see it, the servant's eye was able to be open to see it. Mm. If he was saying it with just a mouth, nothing will, the servant's eye would not see anything. Bei Elisa beispielsweise, als er gesagt hat, dass die mit uns sind, zahlreicher sind als die syrische Armee, hat er diese Worte nicht nur ausgesprochen, sondern er hat sie auch geglaubt. Er hat das wirklich aus seinem Herzen her geglaubt. Wenn er nicht geglaubt hätte, dann wäre sein Knecht neben ihm auch gar nicht in der Lage, es zu sehen, weil er aus Unglauben sonst gesprochen hätte. Aber weil er geglaubt hat und weil er diesen Glauben auch in seinem Herzen hatte, konnte sich das auch in der physischen Welt manifestieren. Comme par exemple Élisée a dit il a dit à son servant que ceux qui sont avec lui sont plus que celui qui sont avec les armées syriennes, lui, il a pas seulement dit ça avec la bouche, il a cru à ce qu'il a dit. Et c'est comme ça aussi qu'à travers ce qu'il avait dans son cœur, comment à travers sa foi, il était aussi capable à faire ouvrir les yeux de son servant quand il a demandé à l'Éternel d'ouvrir les yeux. Mais s'il était en train de douter dans son cœur, le servant n'allait rien voir parce qu'il n'allait pas le faire avec la foi. L'Éternel travaille seulement avec la foi, et la foi, c'est ce qui se trouve dans ton cœur. Praise the Lord. It is good we understand the kingdom of heaven. Es ist gut, dass wir das Königreich Gottes verstehen, richtig verstehen. C'est important de comprendre le royaume des cieux. It is of the spirit. Denn es ist geistlich. Parce que c'est vraiment esprit. The kingdom of heaven is different from the kingdom of religion. Das Königreich des Himmels ist anders als das Königreich von Religion. Le royaume de Jésus-Christ, c'est vraiment différent que le royaume de ce monde. Religion is after the flesh. The kingdom is after the spirit. Denn in der Religion geht es um das Fleisch, aber im Königreich Gottes geht es um den Geist. Le royaume de religion suit la chair, mais le royaume de Jésus-Christ suit l'esprit. And remember, the spiritual world controls the physical world. Und erinnert euch daran, dass die geistliche Welt die physische Welt kontrolliert. Et rappelez-vous que le monde spirituel contrôle le monde naturel. How do you know that? You can see Elisha. He believed the spiritual world. That's why he was able to take control over the physical world. Und das sehen wir auch am Beispiel von Elisa, dass er in der geistlichen Welt agiert hat und deswegen über die physische Welt oder beziehungsweise dadurch die physische Welt kontrollieren konnte. Et c'est pour comment on le voit quand à l'exemple d'Élisée, par exemple, il a cru le monde spirituel plus que ce qu'il voyait, plus que le naturel, et c'est comme ça qu'il était capable de contrôler le monde naturel. The spiritual world, religious world. Religion is after the flesh, and we have been taught a lot by them. In der Welt der Religion geht es um das Fleisch und uns wurde viel von dieser Welt beigebracht. Et le monde religieux, il parle beaucoup sur, ça concerne que la chair, et on a vraiment beaucoup appris concernant leur mentalité. Deswegen nehmt euch in Acht vor dem Fleisch. C'est pour cela, faisiez attention de la chair. The Bible is not against borrowing. Die Bibel ist nicht gegen Ausleihen, wenn du zum Beispiel Geld ausleihst. La Bible n'est pas contre, oui, de prêter de l'argent. Praise the Lord. And Jesus did not come to solve what man called problem. Und Jesus ist nicht gekommen, die Probleme der Menschen zu lösen, das, was die Menschen als Problem sehen. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour résoudre ce que le monde appelle problème. He came to solve what he called problem. What he called problem is peace. What he called problem is war between God and man. And he came to solve that. And that is all he came to solve. Er ist gekommen, das Problem zu lösen, was als Problem gesehen hat. Und zwar, dass es Krieg gibt zwischen den Menschen und Gott. Und wollte Frieden stiften zwischen den Menschen und Gott. Und hat es auch getan. Das ist der einzige Grund, weswegen hier war. Jésus-Christ, il est venu ici seulement pour restaurer la paix entre le royaume des cieux, entre Dieu et l'être humain. Pas contre deux êtres humains, comme eux, ils pensent quelquefois ici dans la religion. Praise the Lord. Amen. Again, the Bible is not against borrowing. Die Bibel sagt nichts gegen Verleihung, dass man Sachen ausleiht oder dass man Geld ausleiht. La Bible n'est pas contre le prêtement d'argent ou quelque chose comme ça. Amen. He is not even against your debt. Er ist auch nicht gegen Verschuldung. Il n'est pas aussi contre quand tu as des dettes. Because what he called debt is different from what man called debt. S'endetter. Denn das, was als Schulden bezeichnet, ist anders als das, was der Mensch als Schulden bezeichnet. Parce que ce que lui il appelle des dettes, c'est quelque chose autre que ce que l'être humain appelle. I don't know how many places we can go. In 2 Kings 4 and then 2 Kings 6, you can see both. They went to borrow. The prophet, man of God said, go and borrow. He told them to go and borrow. Then in Exodus 12, let's go to that of Exodus. Wir sehen in einigen Bibelstellen, dass viele Menschen sich was ausgeliehen haben. In 2. Könige 4, in 2. Könige 6. Und wir gehen jetzt einmal zu 2. Mose und schauen uns das Beispiel dort an. On va voir que la Bible, ils ont beaucoup écrit concernant s'endetter, mais on va lire Exode 12 pour voir un exemple ici. And please, how the old solve problem is different from how the new solve problem. Und so wie im alten Bund Probleme gelöst wurden, ist anders als wie im neuen Bund Probleme gelöst werden. Et comme, you must know that. Das sollte euch bewusst sein. La manière laquelle on a résolu des problèmes dans l'ancien convenant, c'est différent que oui de la c'est différent comme l'Éternel a résolu les problèmes dans le nouveau. Are you getting something? Mm-hmm. Then how? No, because you know how the everything, the period of the Father, the period of the Son, then the period of the Holy Ghost. Mm-hmm. The period of the Holy Ghost is the period that we are now. Mm-hmm. The period of the Father, how they pray is different from the period. It was different from the period of the Son. Mm-hmm. And that of the Son is different from the period of the Holy Ghost. Mm-hmm. And that's why the Holy Ghost have to teach. How many messages can I preach? Mm-hmm. The Holy Ghost, you know, the disciples said, Jesus, teach us how to pray. Just as you, the Holy Ghost is to teach you how to pray. Mm-hmm. Today. Und everything, they are different. They are not the same. Und ihr wisst, dass es drei Perioden sozusagen gab. Es gab die Periode des Vaters, die Periode von Jesus Christus und die Periode des Heiligen Geistes. Und die Zeit des Heiligen Geistes ist die Zeit, in der wir uns heute befinden. Und ihr sollte bewusst sein, dass die Zeit des Vaters beispielsweise, wie dort gebetet wurde, dass das anders ist, als so, wie wir heute beten oder wie in der Zeit von Jesus Christus gebetet wurde. Deswegen, da wir heute in der Zeit des Heiligen Geistes uns befinden, ist der Heilige Geist derjenige, der uns hilft und der uns beibringt, wie wir richtig zu beten haben. Mm. On doit comprendre qu'il y a vraiment une grande différence entre l'ancien et le nouveau. Parce que dans l'ancien, on voit qu'il y a eu des périodes différentes. La période du Père, la période du Fils et la période du Saint-Esprit, là où on est maintenant. Et c'est pour cela, par exemple, dans la période du Fils, il y avait une manière à laquelle on priait. Mais maintenant, c'est à travers le nouveau période qui est du Saint-Esprit, c'est lui qui nous apprend comment prier. Exodus 12. Vers 34 bis 36. Exode 12, verset 35 à 34 à 35. Amen. And the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptians jewels. Vers 35 in der deutschen Version. Verset 35. Of silver and jewels of gold. And raiment. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they borrowed them something, things. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. So that they lent unto them such things as they rule, as they require, and they spoiled the Egyptians. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. The Lord is not after borrowing. Der Herr ist nicht gegen das Ausleihen. It's not against borrowing. That's what I want to say. Der Herr ist nicht gegen das Ausleihen. Ici on voit que les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Donc l'Éternel n'est pas contre s'endetter. If you also read 2 Kings 4, 1 to 5. You can see that somebody had problems because the husband was a prophet, and then the husband was not dead, and somebody that they were owing has come to collect the two children, and you know, and the prophet now say go and borrow, amen. Those jars or whatever they are going to use to fetch water. I hope you know the story I'm talking. Let's go there. Second, because all of you are here. Yeah. Right, just your eyes, I don't understand. Lesen 2. Könige 4. Because of time, I don't want to talk to you, but your eyes is telling me something else. Lesen 2. Könige 4 und schauen uns ein weiteres Beispiel an, wo ausgeliehen wird. on va voir, on va regarder et lire un autre exemple où on, quelqu'un s'est endetté ici, ou bien qui a prêté quelque chose. 2 Rois 4:1-5. Praise the Lord. Hallelujah. One of my children brought here up on some days ago, a day or 2 days ago. Amen. Look at it from 1 to 5. Now, there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, your servant, my husband, is dead. And thou knowest that the servant did fear the Lord. And the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. And Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me. What hast thou in the house? And she said, thy handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Then he said, go borrow the vessels abroad of all the neighbors of all thy neighbor, even empty vessels. Borrow not a few. You can see borrow here. Amen. And when thou hast come in, thou shalt shut the door upon thee and upon your sons, and thou shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons. She brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. Then she came and told this man of God, and he said, go sell the oil and pay the debt, and leave thou and thy children and their children of the rest. Praise the Lord. Amen. You can see here how this problem was solved. Mm-hmm. It's all about problem solved. Mm-hmm. Und wir sehen hier, wie dieses Problem gelöst wurde. What they call problem. Und es ging hier nur darum, dieses Problem zu lösen, was der Mensch als Problem gesehen hat in dieser Situation. Ici on voit un exemple comment ils ont résolu un problème, parce qu'ici il s'agissait que de comment résoudre un problème. You know, Jesus did not come to give Peter more fish. Und Jesus ist nicht gekommen, um Petrus mehr Fische zu geben. Jésus-Christ n'est pas venu pour donner à Pierre de poisson plus fish. Praise the Lord. Amen. You know, the old was about problem solving because there was nothing else to do. Mm-hmm. But now it's about knowing Christ. Mm-hmm. Paul said to know him, to know the power of his resurrection. Mm-hmm. Und im alten Bund ging es darum, Probleme zu lösen. Aber im neuen Bund geht es darum, Jesus Christus zu kennen. Dans l'ancienne alliance, il s'agissait de résoudre les problèmes, mais dans la nouvelle alliance, il s'agit de connaître Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. In 2 Kings 6, also the same thing is there. Go and borrow. Somebody borrow something. 2 Kings 6, 1 to 5, if you also read it. Somebody borrow something. And as they were walking, that very axe fell inside the water. And that man was afraid because it was a borrowed axe. Mm. And that axe needs to be given back to where he took it from. Are you getting it? Mm. The Lord is not against borrowing. Mm. Even Jesus Christ, the house he ate, the Passover was not his house. It was a borrowed house. Mm. Maybe we start from there next week. I don't know. Mm. Or because we still have, there are still many. And if you have time, we go on. Amen. Mm. Even the axe that he walked on, the donkey, was not his own. It was borrowed. I don't know if somebody gets it. If we have time, we go through them. Look at it. Matthew 26, if you go there. Second Kings. You want us to go there? Okay. Second Kings, please. Six. Okay, wir lesen 2. Könige 6 und schauen uns das Beispiel dort an. Second Kings 2:6. Verse 1 to 5. Vers 1 bis 5. Who will help us to read? Jennifer, can you start? 1 to 5. Also Könige 6 und 5. Und die Prophetensöhne sprachen zu Elisa: Sieh doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Wir wollen doch an den Jordan gehen und dort jeder einen Balken holen, damit wir uns dort eine Niederlassung bauen. Und er sprach: Geht hin. Es sprach aber einer: Tu uns doch den Gefallen und komm mit deinen Knechten. Und er sprach: Ich will mitkommen. Und er ging mit ihnen. Als sie nun an den Jordan kamen, schnitten sie Holz. Und es geschah, als einer einen Stamm fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Da schrie er und sprach: O weh, mein Herr, und es ist noch dazu entliehen. Aber der Mann Gottes sprach: Wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein. Da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Praise the Lord. Amen. Okay, that's up to 6, eh? Okay, up to 6, then verse 7 also, he said, therefore said he, take it up to thee. And he put it off his hand and took it. Praise the Lord. Amen. You can see somebody borrowed also there. Mm-hmm. Amen. Wir sehen hier, dass jemand sich ebenfalls was ausgeliehen hat. Ici on voit que quelqu'un a a emprunté quelque chose. Even in New Testament, if you see Jesus, Matthew 26 verse 18, a borrowed house. Und auch im Neuen Testament sehen wir das in Matthäus 26, dass Jesus sich für sein letztes Abendmahl sozusagen ein Haus ausgeliehen hat. Um das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern zu verbringen. On voit ici à Matthieu 26 aussi où Jésus-Christ a aussi emprunté une maison pour avoir son dernier repas avec les disciples. Praise the Lord. Matthieu 26, vers 18. Matthieu 26, vers 18. I'm not afraid of anything, even death. Are you getting it? Mm-hmm. Ich habe vor nichts Angst, auch nicht vor dem Tod. Moi, je ne peur de rien. Schulden. Achso. Vor Schulden, sorry. Moi, je n'ai peur de rien, même pas des dettes. Praise the Lord. Alleluia. If I'm in the flesh, I'm afraid. I don't like that. Wenn ich im But I have to be in the spirit to see it as zero, as nothing. Wenn ich im Fleisch wäre, würde ich mich vor Schulden fürchten und ich hätte Respekt vor Schulden. Aber weil ich im Geist sehe, erachte ich die Schulden als nichts und sehe sie als null. Je dois vraiment être en esprit pour ne pas considérer les dettes, parce que si je suis dans la chair, je veux le voir comme un problème. Mais si je suis dans l'esprit, je veux ça va m'aider à le voir comme rien. If I'm in the flesh, I don't want to have any debts. I give me joy not to have them, but I have to be in the spirit. Mm. Are you getting it? Mm. Because my joy is not based on whatever is outside there. My joy is based on Christ. Amen. Mm. Then, and that's why I don't fight for it to be over. I fight for Christ to continue in my life. Amen. Den fleischlich gesehen würde ich alles dafür tun, dass ich keine Schulden bekomme und würde mich auch freuen, dass mein Schuldenkonto sozusagen bei null ist. Aber weil mein Fokus nicht auf das Fleisch, sondern auf das Geist ist, erachte ich es für nichts und es geht mir nur um Christus und deswegen ist es mir am Ende des Tages egal, ob ich Schulden habe oder nicht und ich bin auch nicht dann hinterher, die Schulden so schnell wie möglich auszugleichen, sondern es geht mir einzig und allein um Christus. Moi, ça m'est égal combien de fois, combien de dettes je suis en train de posséder. À la fin, pour moi, c'est important de savoir que Jésus-Christ continue dans ma vie, d'avoir Jésus-Christ au lieu d'essayer de payer toutes les dettes et d'être, libéré par ses dettes, parce que ma liberté, c'est Jésus-Christ. Look at verse 18. He said, and he said, Go into the city to search a man, and say unto him, the master said, my time is at hand. I will keep the Passover at the house with my disciples. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then if you also go to Matthew 21, verse 1 to 7, you see the borrowed donkey. In der Matthäus, was a donkey that borrowed. Matthäus 21, ab Vers 1 sehen wir auch. For somebody else. In Matthäus 21, ab Vers 1 sehen wir auch, dass, es von, dass wir von einem geliehenen Esel lesen. Ici verset Matthieu 21, on voit aussi que on a ici emprunté un anneau. I wish we can finish it. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Have you seen it there? Mm-hmm. Okay. So then in Romans 13, verse 8, if you go there, Romans 13, verse 8. You know, here people say, oh, no man, anything but love. And people see it as money. It's not talking about money. There's nothing money here. Mm-hmm. Und in Römer 13, Vers 8 lesen wir, seid niemand etwas schuldig. Und viele Leute assoziieren diesen Vers mit Geld, dass man bloß keine Schulden sich anhäufen soll und bloß niemandem Geld schulden soll. Ici, Romain 13, oui, nous dit aussi, ne devez rien à personne, si ce n'est que vous aimez les uns et les autres, car celui qui aime les autres accomplira la loi. Donc, en fait, ici, les gens sont en train d'associer ne devez rien à personne. Ils pensent qu'ils sont en train d'associer ça avec, ils parlent de l'argent ici. Mais ici, l'Éternel ne parle pas de l'argent, parce qu'on voit ici, on vient de voir qu'il a aussi parlé, il a aussi lui-même aussi beaucoup emprunté. You are not owing them the flesh, but the spirit. Du schuldest niemandem das Fleisch, sondern den Geist. Ici, il veut te dire genre que tu ne dois rien à quelqu'un d'autre sauf l'esprit, pas la chair. You are owing them love. Du schuldest ihnen Liebe, die Liebe von Christus. And Christ is love. You are owing them Christ. Und you are of the spirit. If you are of the flesh, you are owing them money. You might be owing them money. That money is irrelevant once you come to Christ's word. I don't know. Are you getting it? At all. Du schuldest den Menschen Liebe und Christus ist Liebe und deswegen schuldest du den Menschen Christus. Wenn du fleischlich gesinnt bist und im Fleisch lebst, dann schuldest du den Menschen auch das Fleisch und dann wirst du auch dir Sorgen machen und die Gedanken machen um Schulden. Aber weil du geistig gesinnt bist und weil wir geistig gesinnt sind, schulden wir den Menschen nichts anderes als Jesus Christus. Nous, on ne doit rien aux gens, aux personnes, à personne, sauf le Christ, parce que c'est l'esprit qu'on doit à quelqu'un. Et ça, c'est Jésus-Christ. Parce que si tu commences parce que nous sommes aussi spirituels, nous sommes notre esprit, mais si tu es charnel, tu as une mentalité charnelle, tu vas commencer à te préoccuper, à vouloir aussi, vouloir aussi faire les histoires dans la chair. Et ça, c'est pas notre identité, en fait. It's like you still sin, but you are not a sinner. Es ist genauso wie dass du immer noch you still sin, but you are not a sinner. Is somebody getting it? Es ist genauso wie dass du immer noch sündigst, aber das Wort Gottes dir sagt, dass du kein Sünder mehr bist. Tout comme tu continues à faire du péché, mais la parole de Dieu te dit que tu n'es pas un pécheur. Amen. We are not promoting borrowing or debt. We are promoting Christ. Und wir machen hier keine Werbung für irgendwelche Ausleihen, irgendwelche Kredite oder machen hier keine Schleichwerbung für irgendwelche Pfandhäuser, sondern wir machen Werbung für Christus. Praise the Lord. On n'est pas en train de promoter, par exemple, avoir des dettes ou prendre des crédits. Non, on est en train de promoter que Jésus-Christ est la vérité. Amen. Because we are not of the flesh, but of the spirit. Denn uns geht es nicht um das Fleisch, sondern um den Geist. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de la chair, mais de l'esprit. Praise the Lord. Amen. Go to Proverbs 22, verse 7. Wir lesen Sprüche 22, Vers 7. On va lire Proverbe 22, verset 7. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Who know what is there? Proverbs 22, verse 7. Are we there, please? Mm-hmm. It said, the rich ruleth over the poor, and the borrower is a servant to the lender. It is true in the flesh, but not in the spirit. Mm-hmm. Der Reiche herrscht über die Armen, und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Das trifft zu im Fleisch, aber im Geist trifft das nicht zu. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, c'est la vérité, mais dans le royaume de ce monde, c'est pas en Christ. I hope you understand here. He said, the rich ruled over the poor. And the borrower is a servant to the lender. Because whoever, if you are in physical, in the natural world, if you are owing somebody, that debt control you. Mm-hmm. That person control your joy, your peace. But our joy and peace is based on Christ, mm-hmm, and not on outside. Mm-hmm. I don't know if you can get it. Mm-hmm. In dieser Irrtum, so they cannot control anything of us. Except if you are out of the kingdom. In dieser irdischen, natürlichen Welt ist es so, dass wenn du jemandem etwas schuldest, dieser Gläubiger dich sozusagen in der Hand hat. Er kontrolliert deine Freude, er kontrolliert deinen Frieden. Du kannst nachts nicht schlafen, du hast Angst, dass sie dich anrufen, du kriegst schon den nächsten Brief. Du weißt, dass sie dich einfach kontrollieren, aber in der geistigen Welt kontrolliert niemand unsere Freude und niemand unser Frieden, weil der ganz alleine auf Christus basiert. Mm. Par exemple, ici dans le royaume de ce monde, les gens sont en train d'acquérir, sont en train d'emprunter quelque chose. Leur joie, c'est l'autre, la personne laquelle, là où tu as pris cet argent, c'est lui qui va commencer à contrôler ta joie parce que tu as peur qu'il puisse t'appeler à chaque moment ou bien qu'il puisse te demander de l'argent. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ qui contrôle notre joie et pas la chair ou bien l'être humain à qui on doit de l'argent. Praise the Lord. You know, here, if you read here, it's correct. It's just the life. The natural life. But we are not natural. Mm-hmm. We are supernatural. Mm-hmm. We are Christ control everything. Amen. And so we are the head and not the tail. Amen. And we remain the head. If we know Testament, if you, Genesis 35, Amen. 39, Joseph was before that man, Potiphar. The Bible called him a prosperous man. Are you getting it? Mm-hmm. Because Joseph was not of the flesh, but of the spirit. Mm-hmm. And that is why you learn to be of the spirit and not of the flesh. To be carnally minded is death. We go to Romans 8. Mm-hmm. Now, amen? Mm-hmm. Und dieser Vers 7, der stimmt auch zu in der physischen Welt. Aber wir leben nicht in der physischen Welt, sondern wir leben in der geistigen Welt. Und in der geistigen Welt ist Christus allein derjenige, der alles kontrolliert und unsere Freude kontrolliert. Und wir sehen das auch am Beispiel von Josef, der immer noch im Potiphas Haus gelebt hat als sein Knecht, aber die Bibel hat ihn als einen wohlhabenden Mann bezeichnet, weil er in der geistigen Welt und geistig gesehen auch schon ein wohlhabender Mann war. Und deswegen leben wir geistlich gesinnt und nicht fleischlich gesinnt. Et on va voir que ici, tout ce qu'on vient de lire ici, c'est vrai pour ses biens et c'est la vérité pour le monde naturel. Mais nous sommes les gens du monde surnaturel, nous sommes du royaume des cieux. Et chez nous, c'est différent. On voit ça aussi à l'exemple de Joseph, par exemple. Malgré il était servant dans la maison de Potiphar, par exemple, mais lui, la Bible lui a appelé un homme vraiment prospère, qui avait beaucoup d'argent, un homme riche, malgré... il n'était pas physiquement, mais en lui, vu qu'il était spirituel, la Bible l'a nommé selon son nom ou bien son statut spirituel et pas selon le statut naturel. Who understand, please? Raise up your hand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are not of the flesh, but of the spirit. Wir sind nicht aus dem Fleisch, sondern aus dem Geist. Nous ne sommes pas de la chair, mais de l'esprit. And we are not after the flesh, but after the spirit. Und wir sind auch nicht nach dem Fleisch hinterher, sondern nach dem Geist. Et nous ne sommes pas derrière la chair, mais derrière l'esprit. Romans 8. Wir lesen Römer 8, ab Vers 1 bis 14. It said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. Are you getting it, please? You know, the proverb we just read, it is true. If you are after the flesh, if you walk after the flesh, you are threatening them, will threaten you. Mm. Are you getting it? I don't want to be there to threaten them. Mm. All those things, they threaten them. But you walk after the spirit. Mm. You see it here. Mm-hmm. Then it's only Christ that is everything for you. Amen. What threaten them cannot threaten you. Amen. Und wir lesen hier, dass es um die Menschen geht, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Weil im Fleisch, wenn du fleischlich gesinnt bist und im Fleisch wandelst, dann werden dich die Sachen, die die Menschen in der Welt beunruhigen, dich auch beunruhigen. Du wirst genauso wie sie versuchen, von deinen Schulden rauszubekommen. Du wirst genauso wie sie versuchen, alles so schnell wie möglich abzubezahlen, damit dein Schuldenkonto wieder bei null ist. Aber du solltest nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist wandeln. Und weil wir geistig gesinnt sind und nach dem Geist wandeln, werden wir diese Schulden auch gar nicht erachten. Et ici, par exemple, Romains 8, 1 nous dit aussi qu'il n'y a aucun, maintenant, il n'y a aucun condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça signifie ce qu'on venait de lire à Proverbe. Oui, c'est vrai, mais pour les gens de ce monde, mais nous qui vivons en Jésus-Christ, ce n'est pas le cas. Parce que si tu es comme un homme naturel, tout ce qui va commencer à faire des soucis, ça va aussi te soucier toi, mais toi, tu es différent. We should be very careful of the spirit of religion, the spirit of the flesh. Mm. If you are the one that has been so conservative, that, you know, I don't want anything, you know, maybe death have threatened you. You have seen those that death have destroyed their lives. Or anything like that. Your parents, or there are some people that, parents, that has affected their parents. We don't walk by people experience. We walk by Christ Jesus. Mm-hmm. We must learn to walk in the Spirit. Let's continue. Okay. Verse 2. Romans 8, verse 2. Wir sollten uns in Acht nehmen vor diesem Geist der Religion, dem Geist des Fleisches, weil dieser Geist, der dahinter steckt, ein sehr schnell verblenden kann und sehr schnell in diese Schiene reinbringen kann, dass man sehr fokussiert ist auf diese Schulden, die man hat, weil viele Leute auch, also wenn man im Fleisch eine Person ist, die sehr konservativ ist, die von der Vergangenheit sehr geprägt wurde von diesem Thema, beispielsweise durch die Eltern, die durch Schulden sich viele Probleme angehäuft haben oder durch Schulden Probleme in der Ehe hatten, dann ist man anfälliger fürs Fleisch, dass man sehr schnell wieder in diesen Gedanken reingeht, dass man die Schulden so schnell wie möglich abgleichen möchte oder dass man überhaupt gar keine Schulden erst haben möchte und man entfernt sich so schnell wie möglich von dieser Sache, weil man einfach fleischlich gesinnt ist in diesem Fall. Aber wir sollten schnell sein, geistig gesinnt zu sein und auf Christus unseren Fokus zu haben. On doit avoir notre concentration vraiment sur l'esprit, parce que si on voit la chair, on va voir tout ce qui s'est passé autour de nous, on va voir par exemple que les dettes ont causé beaucoup de problèmes aux gens qu'on connaît, ou bien de nos expériences au passé, que les dettes ont vraiment eu une cause vraiment un peu grave, et c'est pour cela qu'on va vouloir se stresser, on va vouloir payer les dettes pour se sentir libre, pour dire que ok, on doit rien à quelqu'un, mais c'est pour cela c'est important de sortir de là et de voir l'esprit pour avoir notre paix, parce que notre paix c'est pas quand on a plus de dettes, mais notre paix c'est Jésus-Christ lui-même. How much are you even worried that is stealing your joy, your peace? You know, I saw it in television. A student in America, 60,000 owing for because of the studies, thousands upon thousands. I said, are you getting it? Then you. And what is it that gives you sleepless night? That you, which bill? What is the bill that Jesus cannot pay? Was ist diese Summe an Schulden, die du überhaupt hast, die du versuchst, um alles auf Brechen und Biegen zu begleichen? Ich habe kürzlich in den Nachrichten eine junge Studentin gesehen, die ihre Schulden auch ausgleichen möchte, also ihre Studiengebühren. Und es gibt viele von ihnen. Sie hatte beispielsweise eine Summe von 66.000 ungefähr, die sie abbezahlen oder zurückzahlen muss. Und wie sieht es bei dir aus? Was sind das für Schulden, die dich nachts nicht schlafen lassen? Was beunruhigt dich? Welche Rechnung ist es, die Jesus nicht für dich zahlen könnte? Welcher Schuldenberg ist es, den Jesus für dich nicht begleichen könnte? Sie war immer noch im Studium. Noch nicht fertig. Die haben es noch für nicht. If I can sleep with any debt, you can sleep with any debt. And because my focus is not in the flesh, I'm in the spirit. Now that is why I sleep like a baby. Nothing ever bother me. Amen. Und dieses junge Mädchen, das... En fait, on doit savoir que on doit vouloir qu'aucun dette doit vraiment nous faire des soucis, qu'on puisse plus essayer de dormir. Parce que quelle dette que l'Éternel ne peut pas payer parce que pour toi. Parce que j'ai vu par exemple, il y a une fille à la télévision qui était une étudiante qui avait 66 millions de dettes. Et toi aujourd'hui, c'est quoi ta dette aujourd'hui? Quelle dette est pour toi qui est en train de te faire des soucis aujourd'hui? Et elle n'avait même pas aussi fini les études. Und dieses junge Mädchen, das ich im Fernsehen gesehen habe, befand sich nach wie vor noch in ihrem Studium. Das heißt, sie war noch nicht mal fertig und wird sich wahrscheinlich noch weitere Summen an Schulden dazu anhäufen, bis sie mit dem Studium dann komplett fertig ist. Und wenn ich in der Lage bin, im Geist friedlich zu schlafen, dann solltet ihr auch in der Lage zu sein, friedlich zu schlafen, ohne euch Sorgen zu machen um irgendwelche Rechnungen oder irgendwelche Schulden, weil wir im Geiste wandeln und nicht im Fleisch. Et si moi je suis capable à ne pas me soucier de dormir comme un bébé sans se faire des soucis de mes dettes, vous aussi vous êtes capable de le faire parce que on est en train d'agir selon l'esprit et pas selon la chair. You know, there was a time Papa and I said we just talked about the debt. I said, hey, I look at that. I said, how are we going to? The Lord said, you are the one that have been paying it. Are you the one that have even been paying it? Why don't you leave it for me? Are you getting it? He said, if your life belongs to me, everything of you belongs to me. I know the position, I know everything. Let me handle everything. Leave them to me. All you that labor, come to me. I will give you rest. Allow him to be your rest. You understand me, please? Ich erinnere mich an eine Zeit zurück, in der ich und mein Ehemann auch Schulden hatten und ich mir Sorgen gemacht habe und versucht habe zu kalkulieren und zu denken, okay, wie werde ich diese Schulden abbegleichen? Und ich habe genau die Stimme des Herrn gehört, der gesagt hat, ach so, also bist du diejenige, die diese Schulden bezahlen wird und nicht ich. Warum lässt du es nicht mir ab? Warum lässt du nicht zu, dass ich mich darum kümmere? Und genauso sagt der Herr das auch für dich, dass du zulassen sollst, dass er sich darum kümmert. Denn wenn du dein Leben ihm abgegeben hast, dann kümmert er sich um alles, was dein Leben betrifft, inklusive deiner Schulden, inklusive deiner Rechnungen. Und deswegen sollten wir zulassen, dass er sich darum kümmert und nicht versuchen, uns selber darum zu kümmern. Denn er hat selber gesagt, dass wir unsere Lasten ihm abgeben sollen und er wird uns die Ruhe schenken. Il y avait un temps où je me demandais comment payer des dettes que moi et papa on a, mais j'ai écouté directement comment l'Éternel me disait, ah ok, donc c'est toi qui payes maintenant les dettes et c'est pas moi. Parce que dès qu'on appartient à l'Éternel, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, même les dettes, ça appartient à l'Éternel, donc c'est lui qui paye, c'est pas nous qui le payons. Et c'est pour cela, c'est comme il a dit à sa parole aussi, il a dit que venez vers moi et donnez-moi tous vos problèmes et c'est moi je veux vous donner de la paix. Et c'est ce qu'on doit faire, ce qu'il m'a dit, ça c'est aussi valable pour vous aujourd'hui. N'importe quelle situation que tu te trouves maintenant qui te fait des soucis, tu dois vouloir lui donner. You know, some people, what gives them joy is that they don't have any debt. What gives me joy is I have Christ. Praise the Lord. What gives them joy is the flesh. And what gives me joy is the spirit. That's why if you look, go to Luke 10, Jesus said, what our joy should be because our names are written in heaven. They should never be of the flesh. Look at it. In verse 2, let's go to verse 2 now. Or you want to interpret it? Okay. Für einige Menschen bereitet es ihnen Freude, dass sie keine Schulden haben, dass sie Schuldenkonto auf Null ist, dass Schufa ihren Namen nicht kennt, aber unsere Freude, oder dass sie ihre Prüfungen bestehen, dass, keine Ahnung, dass sie all die ganzen Sachen hier auf der Welt errungen haben, die sie errungen wollten, aber unsere Freude befindet sich nicht in den Sachen hier von dieser Welt, sondern unsere Freude ist gefestigt in Jesus Christus allein. Und das sollte uns beruhigen, das sollte uns nachts schlafen lassen. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que dès qu'ils ont payé des dettes, c'est ça qu'ils ont, là, ils obtiennent leur joie. Mais nous, notre joie, ça doit être que on a Jésus-Christ, sa présence, notre vie, c'est notre joie, et pas le fait qu'on n'a pas des dettes, ou bien on a obtenu quelque chose, ou bien on ne l'a pas. Et ça, c'est ce fait-là, ça doit nous donner de la paix et de dormir comme des bébés, et pas de se soucier. If the flesh is what gives you joy, Satan knows how to steal your joy. Wenn deine Freude. He knows how to steal your joy. You are just a toy for him. He can turn it. Before you know it, you are falling into debt. Before you know it, something is happening. You fail again. You play with your joy. Mm-hmm. Play with your peace. You play with your rest. You better allow it. He said to be carnally minded is dead. Mm-hmm. To be spiritually minded is life and peace. Amen. Wenn der Ursprung deiner Freude sich in fleischlichen Dingen befindet, dann weiß der Teufel, welche Strippen er ziehen muss, um deine Freude zu beeinflussen. Er kann alles Mögliche tun und hat freie Hand, deine Freude zu beeinflussen, weil deine Freude nicht in Jesus Christus ist, sondern in irgendwelchen fleischlichen Dingen, in irgendwelchen Dingen dieser Welt. Aber unsere Freude sollte sich nicht hier in dieser Welt befinden, sondern sollte verwurzelt sein in Jesus Christus. Denn das Fleisch bringt Tod, aber der Geist allein und Jesus Christus allein bringt Leben. Si ta joie est basée vraiment sur ce que tu possèdes ou tu ne possèdes pas selon ce monde ici, là, le diable le sait aussi et sait comment aussi voler ta joie, comment voler ta paix, parce qu'il va faire tout pour commencer aussi à manipuler ces histoires. Mais la seule chose qu'il ne peut pas manipuler, c'est Jésus-Christ. Et si c'est ta joie, c'est vraiment basé sur la vérité de Jésus-Christ, là, tu vas voir que le diable ne peut rien faire parce que toi, tu es... Intouchable en fait. Jesus Christ did not pay anybody's debt when he came. He said, "The kingdom of heaven is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor." Mm. Not even to give money to the poor, to preach the gospel. Mm. No money can save you, it's only the gospel that is salvation. Und Christus ist nicht gekommen, um die Schulden von irgendjemandem zu begleichen, sondern er hat gesagt, dass der Geist Gottes auf mir liegt und er hat mich befähigt, das Wort Gottes, das Evangelium, die Wahrheit zu verkünden. Und das ist der einzige Grund, weswegen er gekommen ist. Beware of religion, please. Nehmt euch in Acht vor Religion. En fait, on doit comprendre que le royaume de Jésus-Christ, quand il est venu ici, n'était pas venu pour payer des dettes, il est venu pour prêcher l'évangile même aux pauvres. You know how many people we have to help in this ministry. We have been there for. Mm. Upon all, they did not even stay. Mm. Are you getting it? Mm. Und wisst ihr, für wie viele Menschen wir hier in dieser Gemeinde schon da waren? Wie viele Menschen wir geholfen haben? They are gone. So, then what is it? If you know, because the flesh profited nothing. It is the spirit that is life. Mm. We will still read, we must read here before we close. Okay. Es gab schon viele Menschen, die hier in die Gemeinde gekommen sind, die wir geholfen haben, finanziell geholfen haben, ihre Schulden abgeglichen haben. Und heute sind sie nicht unter uns, heute sitzen sie nicht hier und heute sind sie wahrscheinlich nicht mehr errettet. Und das zeigt euch einfach, dass also Religion ist ja auch hinter diesen Leuten her, dass man die hilft, dass man die physisch hilft, mit dem Fleisch hilft, dass man ihnen hilft, die Schulden abzugleichen. Aber es geht nicht darum, Menschen zu helfen im Fleisch, sondern es geht darum, Menschen in Christus zu bewahren. Und was hat es uns gebracht, diese Menschen im Fleisch zu helfen und ihre Schulden abzugleichen, wenn sie nicht hier sind und wenn sie nicht errettet sind? Est-ce que vous savez combien de personnes nous on a aidé ici dans cette église? On a même payé leurs dettes, mais ils sont même pas restés ici, ils sont partis, ils sont pas ici aujourd'hui. Mais pourquoi? C'est parce que c'est pas à travers la chair qu'on t'a aidé, mais c'est surtout l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. So there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. Mm. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit. Remember, walk after the spirit. Erinnert euch daran, im Geist wandeln und nicht im Fleisch wandeln. Rappelez-vous de vivre selon l'esprit et pas selon la chair. It means look unto Jesus. Und das bedeutet, auf Jesus zu schauen. Ça signifie regarde vers Jésus-Christ. Verse 5. Vers 5. But they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the spirit, the things of the spirit. Praise the Lord. Amen. For to be carnally minded is death. If you are your death minded, is death. If you are your result minded, is death. Be Christ minded. Amen. Denn das Trachten des Fleisches ist tot. Und das bedeutet auch, wenn du nach deinen Schulden trachtest, dann ist es tot. Wenn du nach guten Prüfungsergebnissen trachtest, ist es tot. Trachte allein auf Christus Jesus. Nachträglich Christus Jesus. Verset 6 nous dit que et l'affection de la chair, c'est la mort. Ça signifie que si l'affection de ta chair, c'est de passer tes examens, ou bien de payer des dettes, ou bien d'avoir un bon travail, tout ça, c'est de la mort. L'affection, tu dois, ton affection doit être aux choses de l'esprit qui est Jésus-Christ lui-même. Verset 6, for to be carnally minded is death. Carnal means flesh. Amen. But to be spiritually minded, for your mind to be occupied with Christ is life and peace. Amen. Your focus, your everything is true, it must be Christ. Amen. You don't seek to marry. You don't look for who to marry. You don't seek to marry. You just seek Christ. Dein Fokus, deine Konzentration muss allein Christus sein. Du trachtest nicht danach zu heiraten und schaust nicht danach, wen du heiraten kannst, sondern du schaust allein auf Christus. Et ta concentration doit vraiment être l'esprit et pas la chair. Tu ne te concentres pas à quand ou qui marier, mais tu te concentres que à Jésus-Christ parce que lui, il est ton résultat. Praise the Lord. He said the verse 7, but the carnal mind is enmity with God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Praise the Lord. Hallelujah. If you are in the flesh, you can never please God. But no, when you are in the flesh, I hate to be there. Wenn du im Fleisch bist, go there at all. Amen. Wenn du im Fleisch bist, dann kannst du Gott nicht gefallen. Und du weißt selber, wann du im Fleisch bist. Und du solltest schnell sein, da wieder rauszukommen und es hassen, da überhaupt zu sein in diesem Stadium. On doit faire attention. Si tu es dans la chair, tu ne vas pas aimer l'Éternel. Et c'est pour cela que tu dois vraiment faire attention de ne pas tomber dans la chair et de rester dans l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. But, verse 9, but you are not of the flesh, but of the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is not of his. The spirit of Christ. If you don't have the spirit of Christ, you don't belong to Christ. A change in the spirit once you come to him. Amen. Then verse 10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is alive because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, that's the power of the Holy Ghost. Amen. Amen. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, but to live after the... Let me read it again. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. We are debtors, but not to the flesh, to live after the flesh. Amen. Are you getting it? We are debtors. Look and see what he called debtors. debt. You can see debt there. Mm. What the God kind of debt is different from what man called debt. Mm. Are you getting it? In verse, okay, shut. Okay. In Vers 12 lesen wir, dass wir zwar Schuldner sind, aber wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Verset 12 nous dit ici que ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Praise the Lord. In der Elberfelder Version steht auch Schuldner drin. Amen. But if you live after the flesh, you shall die. But if you through the spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Remain to be the Son of God. Mm-hmm. Praise the Lord. The time was very good. Praise the Lord. And we have not even started. Thank you for helping me to finish it. Praise the Lord. Hallelujah. I'm sure we will continue from here. Amen. So that. Praise the Lord. Hallelujah. I have to be jumping so many places. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What gives you joy? What gives you joy? Was gibt dir Freude? Is it the flesh? Ist es das Fleisch? En fait, il a dit ici à verset 14, nous dit ici aussi que car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont les fils de Dieu. Donc, on doit vraiment, on ne doit pas vouloir à marcher selon la chair. Et toi, tu dois te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne la joie? Est-ce que c'est la chair ou c'est l'esprit? Amen. What Christ called problem is what you are to call problem, and not what man called problem. Das, was Christus Probleme nennt, ist das, was du auch als Problem bezeichnen solltest und nicht das, was die Menschen als Problem sehen. C'est que le Christ appelle problème, c'est ce que toi aussi tu dois appeler problème, parce que le monde appelle problème. Jesus came to solve what he called problem. Jesus kam, um das zu lösen, was er Problem nennt. Jésus-Christ est venu pour résoudre ce que lui il appelle les problèmes. And that's why he is called the peacemaker. Und deswegen ist auch er der Friedenfürst. Et c'est pour cela c'est lui qui nous rend la paix. The peace between God and man. That was just the only problem that have been in the world. Der Friede zwischen Mensch und Gott, das war das einzige Problem, was überhaupt existiert hat. On l'appelle aussi le prince de la paix parce que c'est lui qui est, parce que c'était le seul problème qui a, parce que le seul problème qui a été entre l'être humain et Dieu, c'était, c'était la guerre entre l'homme et Dieu. Ouais. All of that is irrelevant. Alle anderen sogenannten Probleme sind irrelevant. Toute autre sorte de problème, c'est vraiment irrelevant. That's why the Bible says, God be with you, who can be against you? Deswegen sagt das Wort Gottes, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? C'est pour cela l'Éternel nous dit, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? It's like singular sin. The sin is singular. So also, problem is singular. They are not plural. There are not many like it. Es ist wie die Sünde, die in Einzahl ist. Und genauso ist das Problem auch eine Einzahl und nicht Mehrzahl. C'est tout comme, comme le péché, c'est vraiment singulier. C'est comme ça aussi que le problème est aussi singulier. Praise the Lord. Alleluia. We continue from here on Wednesday. Amen. Mettons-nous the Lord direct us. Amen. On va continuer mercredi d'ici. Amen. Amen.